Die Los Matadores sind in der WWE angekommen und eure Los Matadores für die heutige Raw Review sind wir beide. Zum einen bin ich wieder dabei als euer Host und auf der anderen Seite haben wir ein neues Teammitglied, nämlich den Mark. Ja, moin moin, nach dieser Raw-Ausgabe, da gibt es einiges zu diskutieren und das wäre ein toller Einstand, wenn wir da auch ein solides Ergebnis ablegen, ne? Besser als die Los Matadores in jedem Fall. Naja, die Los Matadores haben mir persönlich ganz gut gefallen, da kommen wir aber später noch zu. Denn Raw ging los mit dem Best in the World. Nicht Daniel Bryan, sondern CM Punk, der über die vergangenen Wochen redete, indem er gegen die Paul Heyman Guys redete. Da, er wurde allerdings unterbrochen von Brad Maddox. CM Punk wollte ja bereits heute gegen Ryback und Paul Heyman kämpfen. Doch Brad Maddox sagte ihm, dass das nicht Best for Business sei. Diese drei Wörter haben wir in letzter Zeit ziemlich oft gehört. Allerdings der nicht von Brad Maddox. Ist er auch in Richtung der Corporation jetzt hin? Ja, da gab es ja auch schon ein paar Backstage-Segmente in den letzten Wochen, wo er da anscheinend mit den beiden unter einer Decke steckt. Ja, also den Gegner, den er da rausgeschickt hat, das ist ja so ähnlich wie, ach, wer war das früher? Den sie früher mal rausgeschickt haben als Big Man. Genau, Tenzai wurde ja vorausgeschickt, der sollte dann Angst machen, aber der dann eh im Endeffekt verloren hat. Ja, und im Endeffekt verloren, der Gegner war dann Big E Langston. Nach einem kurzen Brawl startete dann das Match, was CM Punk relativ schnell gewinnen konnte. Nach circa 6 Minuten via dem GTS. Den Big E Langston unglaublich gesellt hat. Big E Langston ist sowieso ein Zellgott. Ja, nur Ryback ist schöner. Ja, natürlich. Und ja, es war ein Match, worauf man eigentlich nicht sehr eingehen muss, weil es eigentlich im Prinzip auch nur da war, um CM Punk nochmal vor seinem Match gegen Ryback gut darzustellen. Möchtest du ein paar Worte zu diesem Match verlieren? Ja, ich möchte ein paar Worte verlieren zu Big E Langston, weil so wie er jetzt dargestellt wird, ich meine, er hatte zwei Pay-Per-View-Matches und die waren bei WrestleMania und beim SummerSlam. Die beiden größten, die gehen. Ja, und eigentlich deshalb ist da für mich das Problem, dass man ihn jetzt verjobbt, einfach bei Raw. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als CM Punk und Brad Maddox im Ring standen, auf einmal da die Musik von Big E Langston kam, da habe ich gedacht, warum der jetzt? Also irgendwie hatte man ihn in den letzten Wochen gar nicht rausgehalten. Ich weiß nicht, ob er vielleicht bei Superstars mal irgendwen... Letzte Woche bei Superstars hat er zusammen mit Damian Sandow gegen Zack Ryder und Justin Gabriel gewonnen. Und letzte Woche bei Main Event zusammen mit Fandango gegen die Usos verloren. Big E Langston und Fandango als Tag. Okay. Fand ich auch klasse. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer sehr bizarren Kombination. Ja, das... Oh, ich lese hier gerade, Trish Jarvis hat ein Kind bekommen. Ja, das war allerdings nicht bei Raw. Nee, aber das lese ich hier gerade. Ja. Nehmen wir mal weiter. Genau, das Match war, wie gesagt, ziemlich schnell zu Ende, war nur da, um Punk groß darzustellen. Wenn man Big E Langston jetzt keinen Push gibt, keine Ahnung, was man mit ihm dann machen wird, dann landet er bestimmt so genauso im Dark Horse wie Ezekiel Jackson es während seiner Zeit vor dem IC-Title war, beziehungsweise vor der Core-Zeit und danach eigentlich auch. Ezekiel Jackson ist ja offiziell noch im Roster, ne? Er ist ja auch noch verletzt. Er hatte sich ja, ich glaube, bei seinem Rückkehrmatch bei einer House-Show hat er sich sofort wieder verletzt gehabt. Er toppt ja fast Tyson Kidd, ne? Wobei... Der einzige, der noch länger verletzt ist. Bei Tyson Kidd wünsche ich mir aber eher noch, dass er zurückkommt. Es soll ja auch bald soweit sein. Er soll ja bei einer Hausshow schon dabei gewesen sein. Mhm. Ja, das soll er. Können wir uns auf alle Fälle freuen. Mit Sami Zayn. Das Cruiserweight Division ist ja jetzt aktuell wieder weit oben, finde ich. Kofi Kingston, Fandango, Rey Mysterio, wenn er zurückkehrt. Sami Zayn. Rey Mysterio hat ja selber gesagt, er ist kein Vollzeit-Wrestler mehr. Also... Part-Timer, genauso wie Chris Jericho. Chris Jericho sagt ja auch, er ist kein Vollzeit-Wrestler mehr. Naja, also wenn er da ist, dann ist er Vollzeit. Ja, bei Rey Mysterio müssen wir mal schauen, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht bei einem möglichen Survivor Series Elimination Match auf der Seite von Team Faces, so nenne ich es mal, schlussendlich als großer Retter auftreten wird oder zumindest als irgendjemanden, der den Platz von jemand anderes einnimmt. Vielleicht weil jemand verletzt wird von der COO, nicht COO, Triple H, von der Corporation und dann Raiden kommt. Der war ja auch schon bei einer Hausshow. Genau, und jemand, der mit seinem Gimmick in einer der Hausshows hier in Deutschland debütiert ist, nämlich Fandango, war im nächsten Match, wo er allerdings relativ schnell gegen Kofi Kingston verloren hat, via dem Trouble in Paradise. Zu dem Match muss man nicht viel sagen, es war zu viel auf einmal, man hätte das Match locker 10 Minuten ziehen können, da wäre es bestimmt noch besser geworden, als man es jetzt in diese 3 Minuten gepresst hat. Das war echt gut, aber eigentlich habe ich zuerst geskippt, aber dann habe ich es mir jetzt nochmal auf YouTube angesehen eben. Wirklich recht gut, weil Kofi und Pandano, finde ich, haben eine gute In-Ring-Chemie. Haben die ja mindestens schon 10 Mal beim Main Event gegeneinander gekämpft und die WWE schlachtet das dann ja aus. Was sagst du noch zu dem Match? Ja, also eigentlich hätten beide einen höheren Platz in der Card verdient. Ich weiß, Kofi Kingston hat nicht so viele Freunde, was Fanbasis in Deutschland angeht, weil sein Gimmick einfach seit Jahren schon ausgelutscht ist. Ja, das ist wirklich ausgelutscht. Ich kann mir richtig vorstellen, so mit als Heel, so als auf Jamaika, da rauchen und smoken die ja alle so entspannt und immer high. So ein tolles Heel-Gimmick. Das wäre aber, glaube ich, nicht PG. Non-PG, that's not good for business. Ja, allerdings hat Truth ja bei seinem Heat-Turn auch geraucht, also. Echt? Ja, bei seinem Heat-Turn, das war in England 2011, glaube ich. Da hatte er John Morrison attackiert, hat danach eine geraucht. Hat John Morrison noch so mit dem Rauch bedeckt. Oh ja, ziemlich bizarre Szenen, die auch nach dem Match folgten. Wow, Ja, meine Überleitungen das heute. so ein Comeback, die besten Überleitungen des Jahres. Ja, denn womit ich zumindest zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet hatte, ja, es kam Bray Wyatt und die Wyatt Family, also die hat man zumindest nicht gesehen, aber Bray Wyatt hat man auf jeden Fall gesehen. Er setzte sich in seinen Schaukelstuhl, schaukelte ein paar Runden und hielt eine Promo in Richtung Kofi Kingston, wo er natürlich wieder sein Follow the Buzzards mit hineinbrachte. Was ich auf jeden Fall nicht so schön fand, dass Kofi Kingston da ein bisschen Licht abbekommen hat von den Scheinwerfern. Ja, aber ich glaube, das war, als man gesehen hat, dass Bray Wyatt dann noch auf der Stage bleibt. Vielleicht war es ja auch extra. Ja, wahrscheinlich, sonst hätte man nicht. Er hätte ja einen Stuhl in der Hand gehabt. Genau, das dürfte auch der Grund gewesen sein, warum dann Eric Rowan und Luke Harper nicht in den Ring gekommen sind. Und jetzt meine Frage an dich. Glaubst du, wir können in Zukunft eine Fehde zwischen Bray Wyatt und Kofi Kingston erwarten? Also, bitte nicht, ich möchte Bray Wyatt und die Wyatt Family ein bisschen höher sehen. Sie haben es ja jetzt auf Survivor Series Poster geschafft. Hast du das gesehen? Ja, freut mich sehr, dass neuerdings immer nicht nur die großen Main-Eventer auf den Postern draußen drauf sind, sondern auch die Mid-Carder. Ja, Kofi Kingston, Ryback. Und jetzt Bray Wyatt, das Poster ist ja echt genial, wo Eric Rowan und Luke Harper da ein Krokodil auf dem Rücken tragen. Und das verspricht ja eigentlich schon mal, dass sie ein bisschen höheren Platz in der Card bekommen. Zum Beispiel gegen auch Daniel Bryan, aber das wäre auch zu schön dann im Endeffekt. Oder wie siehst du das? Wo sollen die da stehen? Also, die Wyatt Family, wie sie jetzt, also hätte ich mich Stand Sonntag gefragt, hätte ich gesagt, Wyatt Family möchte ich nicht mehr sehen, weil es so ein super Gimmick bringt nichts, wenn man sie im Roster hat und absolut nichts tun lässt. Nach Ja, der Fehde mit Kane kam ja gar nichts. man wartet ja anscheinend darauf, dass Kane seinen Film da fertig gedreht hat und man ihn dann zeigen kann. See no evil too. Ja, komm. Ja. WWEs Filme sind sowieso immer Schrott, meistens. Naja, also, es waren einige gute dabei, aber allgemein muss man sagen, dass das vielleicht auch eher der Geschmack der Amerikaner ist. Ja. Ich fand hier, welchen fand ich gut? Oh. Welcher Marine war das, der so, den ich gut fand? Ach egal, weiß gerade gar nicht mehr. Also, ich glaube, du meinst den ersten, denn die anderen waren nicht so toll. Na gut, kommen wir von den WWE-Filmen zurück zu der WWE-Show. Denn nach dem Match wurde verkündet, dass Mr. Money in the Bank, Damien Sandow, beim Kickoff von Battleground am Sonntag, beziehungsweise bei uns Montagfrüh, auf Dolph Ziggler treffen wird. Und ich habe dir ja schon vor dieser Ausgabe im Off-Talk gesagt, das wird das Match des Abends und die WWE steckt es einfach in den Kickoff. Ja, und ich frage mich nur, warum? Genauso wie ich mich nur frage, Hardcore-Rules-Match in der PG, aber dazu kommen wir später. Damien Sandow den Dolph Ziggler, warum auch immer. Wahrscheinlich, dass Damien Sandow wieder einfach mal verlieren darf. Oder Dolph Ziggler, naja, der ist ja auch im Moment ordentlich an verlieren. Das ist ja irgendwie normal bei der WWE, dass der SmackDown-Koffer-Träger alles verliert. Naja, Dolph Ziggler durfte letztes Jahr schon Cena besiegen, also. Ja, naja. Sonst hätte er den Koffer auch nicht behalten, sonst hat er auch jedes Match verloren in der Fehde. Das stimmt auch. War übrigens bei TLC, wenn ich das noch richtig weiß. Ja, bei TLC in dem Ladder-Match. Aber wo wir gerade dabei sind, ich habe gerade zurückgedacht an 2011, ist das glaube ich, an Daniel Bryan, als er den Koffer hielt. Da hatte er ja als Kofferträger ein World-Title-Match gegen Mark Henry. Ja. Wie wäre das abgelaufen, hätte er gewonnen? Hätte er den Koffer und den Weltschwergewicht-Champion? Das ist eine gute Frage. Allerdings, ja, ich glaube, das wissen die WWE-Booker noch nicht mal selber, was sie da gemacht hätten. Nee, aber eigentlich wäre logische Folge gewesen, er hat den Koffer noch, sollte er den Titel vor Money in the Bank wieder verlieren, kann er dann den eincashen, sonst ist er wertlos. Ja, also wir lassen uns mal sowieso aus dem Booting der WWE raus, so. Also in letzter Zeit ist ja wirklich ganz gut, aber ja, nicht das Gelbe vom Ei, würde ich mal sagen. Besser als TNA im Moment. Ja, ja, TNA, unsere Promotion mit dem besten Booking auf der Welt. Das ist allerdings eine andere Sache. Kommen wir von Total Nonstop Hogan zu einem Backstage-Segment bei Raw, nämlich mit dem Bellas und Randy Orton. Ein ähnliches hatten wir in der letzten Woche schon mal. Randy Orton wies Brie Bella darauf hin, die ja inzwischen mit Daniel Bryan verlobt ist, dass sie die Hochzeit noch vor Night of Champions, sage ich schon, Battleground machen sollten, denn nach Battleground wird Daniel Bryan nicht mehr derselbe sein. Guckst du Total Divas? Ja. Total Divas kehrt ja November zurück, glaube ich, am 10. oder so. Keine Ahnung, weiß ich gerade überhaupt nicht. Dann gibt es wahrscheinlich so eine schöne Weihnachtsfolge. Ja, aber man merkt schon, bei Total Divas, glaube ich, dass das Staffelfinale von Staffel 1 Part 1 war ja eine Hochzeit. Von Part 2 soll ja irgendwie jetzt eventuell auch der Titelgewinn von Brie Bella werden und Part von den danach dann vielleicht die Hochzeit von Danny Bryan und kein Titelgewinn von Brie, wirklich nicht. Wirklich nicht Brie Bella. Warum bauen die das Match eigentlich auf, AJ die Natalia, wenn jetzt Brie Bella kommt? Vielleicht damit Natalia ins Match eingreifen kann, aber obwohl, das wäre schwach, sondern sie ist Face. Ja, damit Paige eingreifen kann. Paige darf ja eingreifen, sie ist ja seit gut einem Monat 21 Jahre alt und somit volljährig. Ja, warum durfte ihr eigentlich dann bei NXT auftreten? Das macht für mich keinen Sinn. Das musst du die WWE fragen. Ja, das ist WWE Minderjährigkeit, keine Ahnung. Hornswoggle sieht auch wie minderjährig aus. Ja, bei Hornswoggle, muss man sagen, ist das ja eine Krankheit. Genauso wie ein Typen, den man in einem Interview von Paul Heyman gesehen haben. In dem Interview von Paul Heyman redet er nochmal kurz über seinen ehemaligen Schützling, den ehemaligen 434 Tage lang amtierenden WWE-Champion CM Punk. Hast du die Zahl im Kopf oder abgelesen? Was? Die Zahl habe ich im Kopf, die habe ich in den letzten Monaten so oft gehört, 434. Ja, und man muss es nicht erwähnen, auf jeden Fall, also das Interview meine ich jetzt, Paul Heyman wies CM Punk darauf hin, dass wenn er was gegen seine Schützlinge unternehmen will, soll er das ruhig tun, er soll es versuchen, denn er wird eh scheitern. Hat man ja gesehen bei Raw. Ja, dazu können wir auch später noch was da passiert. Und danach kam für mich wirklich das Highlight des Abends. Die Debüt-Promos haben nicht so viel versprochen. Es kam das Debüt von Los Matadores, Fernando und Diego, früher bekannt als Primo und Epico. Mit ihrem neuen, ja, wie soll man es ausdrücken, Manager oder einfach Bullen, Ochsen, wie auch immer. Nämlich El Torito. Wer es nicht gesehen hat, das ist ein Kleinwüchsiger, der sich in einem Kostüm von einem Bullen reingequält hatte. Und viele denken, es ist Hornsvogel. Es kann nicht Hornsvogel sein, denn Hornsvogel ist nicht so beweglich. Denn El Torito soll ein mexikanischer Luchador gewesen sein. Dazu kann ich euch allerdings noch nicht mehr sagen. Ja, FreeMB wurde relativ schnell abgefertigt, innerhalb von 4 Minuten, mit einem paar beeindruckenden Aktionen der Los Matadores. Ja, also, du hast ja am Anfang gesagt, dass da nicht zu viel versprochen wurde. Ja, ich finde, da wurde zu viel versprochen, weil die Los Matadores hat sich herausgestellt, dass sie höchster PG-Comedy-Trash sind. Zudem ist ihr Finisher, ihr Tag Team Finisher ja wirklich, hat kaum mehr Impact als der Attitude Adjustment. Ja, Und so nebenbei gesagt, meine erste Reaktion auf den Finisher war, da habe ich mich selber gefragt, war das jetzt ein Double Shell Shock? Oh, ja, das also sah offiziell komisch soll es ein aus. Double Samoan Drop gewesen sein, aber es sah wirklich aus wie so ein Double Shell Shock. Double Team Sit Out Slam steht hier. Ja, unsere Wrestling-News-Seiten, alle schreiben was anderes. Ja, das ist sehr bekannt. Wo ich gerade das Intro nochmal sehe, von wie sie reinkommt, das ist ja wirklich. Allein schon da habe ich mir gedacht, live, was für ein Trash wird das schon wieder? Ich meine, sie lassen diesen Bullen dreimal an sich vorbeilaufen. Primo hat echt Hasenzähne. Egal. Als die Anzeige kam, dass eine Person namens El Torito noch mit dabei ist, als man den noch nicht gesehen hat, dachte ich, bekommt Rosa Menes auch ein neues Gimmick, aber auf einmal kam dann der Kleine daraus und ich dachte nur, was? Wenn die jetzt jedes Mal diese dämliche Show abziehen, ne? Also ich glaube, das ist genauso wie Brodus Clay, das ist bei den ersten paar Malen noch Interessant. ja, interessant und beim ersten Mal gefällt es einem auch noch, aber nach relativ kurzer Zeit verliert es den Biss. Ja, Zweimal wobei. Funke Service Gimmick auch so, dass man es ja bis zum Royal Rumble kann man schon ungefähr so sagen, richtig abgefeiert hat und danach war es langsam so immer der gleiche Mist und dann wurde es auch schließlich langweilig. Die scheinen jetzt fest zu sein, ne? Los Matadores. Also, Oder? wenn sie gegen FreeMB antreten, sowieso. FreeMB sind ja sowieso die ganz harten, sagen wir es mal so. Aber gerade durch El Torito, wie er da die Fans abklatscht. Ja. Allein schon deshalb. Und dadurch muss man sagen, sie sind wirklich meine Favoriten darauf, dass sie bei Hell in a Cell das Shield die Tag Titles abnehmen. Wirklich? Ja, also das Match deutet sich jetzt wirklich an, dass was Matadores bei Hell in a Cell eventuell schon ein Tag Title Shot bekommt, wenn man ihn jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen noch die Real Americans besiegen lässt, dann vielleicht noch die Primetime Players. Einfach nicht die Real Americans, bitte nicht. Also die Real Americans, da sollte ja auch eine längere Fehde geplant sein. Man könnte ja die Los Matadores zu den Tag Champs machen, das Shield dann in die Corporation Fehde komplett reinstecken und dann die Real Americans als Fehdengegner, die der Los Matadores machen, das wäre eine sehr interessante Fehde. Ich fand den Poster von Zeb Colter geil auf Twitter. Wie er geschrieben hat, What, Los Matadores, noch mehr Illegale. Ja, das passt ja wirklich, sind ja so Lateinamerikaner. Und darauf kann man das ja wirklich aufbauen. Ich glaube, sie wurden aus Spanien angekündigt, oder? Liege Ja? ich da richtig? Ich weiß, ja, aber das mit dem Steel Cup kann ja wirklich gut Spanien sein. Hast du das gesehen mit, wo Zeb Colter bei Backstage Fallout geredet hat? Letzte Woche SmackDown? Nein, allerdings habe ich seinen Tweet gesehen zu den Los Matadores. Ach so, ja, schön. Was Trending Out läuft sich da gegen Damien Sandow, das ist doch auch alles gefälscht. Naja, Ja, diese Trend. wer weiß, wie viel von diesem Trending-Kram überhaupt real ist. Allerdings soll uns das ja nicht kümmern. Das ist ja die Angelegenheiten der WWE. Die Los Matadores, mal gucken, wie sie sich entwickeln. Ich hoffe nicht, dass sie sich so auslutschen wie ein Funkasaurus. Müssen wir mal schauen. Und Sweet Tea? Tenzer wird viel zu unterschätzt. Tenzer ist ein fantastischer Wrestler. Albert? Oder wie er heißt früher? Hieß? Oder Giant Bernhard auch, oder A-Train. Ja, Giant Albert hört sich schon irgendwie doof an. Ja, Giant Bernhard hieß er ja in Japan, da hatte er ja auch Matches gegen Brock Lesnar zum Beispiel. Ja? Ja. Und Wir sind bei, ach ja, Brutus Clay, ich habe mich gerade gefragt, wie wir auf die gekommen sind. Die Tons of Funk waren, Gott sei Dank, nicht bei dieser Roar dabei. Ja. Ich weiß auch, als Tensai da so langsam anfängt, Face zu turnen bei der Raw Roulette in Las Vegas, wo es eine Kissenschlacht geben sollte. Und er dann in so einem hässlichen Ding rausgekommen ist, ne? Da kommen böse Erinnerungen wieder hoch. Ja, fast so schlimm, wie wenn Ray Kali zu Weihnachten singt. Oh Gott. Maximus heißt der von Trish Stratus, der Kleine. Hätte mich ge nicht gewundert, wenn sie ihn Stratisfaction genannt hätte. Wenn man da in der Schule eher gemobbt. Also was die Amerikaner manchmal ihren Kindern für Namen geben. Teilweise. Max, also auf Englisch Maximus, klingt schon komisch. Ja, das klingt schon so groß irgendwie so. Maximus, ne? Richtig. Was auch groß war, war das nächste Segment, in dem Triple H und Stephanie McMahon die komplette Rhodes Family herausbaten. Ja, Triple H redete über die vergangenen Wochen, in denen ja die Rhodes abgefertigt wurden von der New Corporation, nennen wir sie einfach mal so. Ja. Und ja, Cody und Dustin bzw. Goldust sollten eine Chance bekommen, ihre Jobs zurückbekommen. Denn Triple H hat ihnen die Jobs geklaut. Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Indem sie bei Battleground Seth Rollins und Roman Reigns besiegen können, sollten sie allerdings verlieren, dann dürfen sie nie wieder zur WWE zurückkehren. Und Dusty Rhodes würde seinen Posten als Trainer im WWE Entwicklungscenter verlieren. Im Namen der Familie akzeptierte Dusty Rhodes die Herausforderung bzw. das Match unter einer Bedingung, dass er am Ring sein dürfte. Steph sagt, dass das kein Problem sei. Allerdings sagt sie noch zu ihm, dass er aufpassen soll, was er sich wünscht, denn anschließend gab es eine Attacke von The Shield gegen alle drei Rhodes-Members. Echt? Hat das die Rose Office abgekommen? Ja, Dusty Rhodes wurde ja als erstes, glaube ich, von dem Spear von Roman Reigns, nee, das war Nee, das Goldust, war gehauen. Goldas. Aber Dusty Rhodes hat auch Tritte und Schläge abbekommen von vor allem Seth Rollins. Seth Rollins ist ja der Weak Link beim Shield. Und soweit nochmal zum Shield. Ich finde es doof, dass man die Titel nicht aufs Spiel setzt. Weil ich würde die Rhodes Dynasty, wie sie ja jetzt fast überall genannt werden, in vielen Foren, schon gerne als Champions sehen. Und es scheint ja wirklich so, als würde Goldust über längere Sicht zurückkommen. Anscheinend, weil ihm wird ja auch der Job angeboten. Oder wie hast du das interpretiert? Ja, Goldust bekommt dann auch seinen Job zurück und ich glaube, dass das der Beginn des Aufbaus für das Match, was sich schon viele wünschen wird, nämlich Cody Rhodes gegen Goldust bei WrestleMania. WrestleMania 30. Und danach dann endlich Weltschwergewicht-Champion. Einfach nur. Oder Money in the Bank Briefcase, auch wenn man das eigentlich schon dieses Jahr hätte machen müssen. Ja, Damien Sandow hat ihn jetzt auch bekommen, mal sehen, was da im Endeffekt passiert. Wenn er das failt, dann sowieso für mich. Ich hoffe ja, dass Damien Sandow bei Battleground eincasht, weil ich der Rio wirklich gar nicht mehr ab kann. Aber dazu kommen wir natürlich in der Battleground Preview, die auch noch folgen wird. Ja, Wird das die eigentlich hört ihr live kommen? Rhodes? Ja? Wird die live kommen? Die Nee. Preview? Nee, noch nicht. So, Vielleicht da. können wir das ja in Zukunft mal machen, aber dieses Mal auf alle Fälle noch nicht. Ja, zu dem Segment mit den Rhodes muss man sagen, ich fand dieses Segment sehr gut, auch wenn Cody Rhodes irgendwie der Überfällig. war, der am wenigsten bejubelt wurde, obwohl er dem WWE-Publikum, dem jüngeren WWE-Publikum vor allem am besten bekannt sein dürfte. Also ich fand Dings hier ganz cool, das eigentlich noch weniger. Was? Ja, Christian und Del Rio sind nächste Woche bei NXT. man hat wirklich ganz viele Dustin Rhodes, Dustin, bleh. Ja, Dustin wird wirklich gesagt, ne? Ja, Dustin Rhodes so immer. wirklich ganz viele Dustin Chance oder dann zwischenzeitlich auch das, die war nicht einmal Cody. Ja, die Frage ist halt, ob Cody Rhodes wirklich Dauerface bleibt. Vielleicht turnt er ja gegen Goldust. Früher oder Das später würde ich steht auch das wirklich. bestimmt noch bevor, könnte ich mir wirklich vorstellen, um das Mania-Match aufzubauen. Ich würde schon sagen, das Main-Event-Match. Würde ich glaube ich auch besser finden, wenn er hier ist. Ja, Cody Rhodes zieht da Goldust als Face, ne? Heel. Also wenn muss ihn dann als Dustin Rhodes einsetzen, das Goldust-Gimmick kannst du nicht als Heel verkaufen. Nee, der ist ja Geht sowieso. komisch. Wie findest du wohl das denn an sich mit dem Gimmick? Naja, das Gimmick, das ist nicht schlecht, aber es gibt auch bessere. Früher in den in der Attitude Era war es natürlich schon teilweise ziemlich gewagt. Ja, Aber damals, als die Fans wirklich auf harte Sachen standen. ja, Goldust Hart. kann ja viel im Ring. Er hatte ja das Match gegen Randy Orton, was wirklich das für mich das Match des Nice. Monats September war in der WWE. Also Goldust gegen Randy Orton war verdammt stark und wurde zu Recht auch mit Standing Ovations ja, der Fans, wie soll man es ausdrücken, betitelt. Und danach, ja, wolltest du Also, was sagen? betitelt wird. Ja, ich wollte eigentlich nur noch kurz ansprechen, dass Goldust irgendwie nach dem Match hatte ja geweint im Backstage war ich und wo es dann abgelaufen ist, die Farbe, das sieht irgendwie komisch aus. Aber eigentlich auch nichts Besonderes mehr zu Goldust. Fahr fort. Im Match darauf, ja, da gab es etwas, was irgendwie mit Hell in a Cell zusammenhängt. Zumindest meiner Meinung nach. Denn R-Truth konnte nach einer Ableckung von CM Punk Curtis Axel via Pinfall besiegen. Und erstmal ganz kurze Frage. R-Truth ist ja auf dem Poster von Hell in a Cell. Glaubst du genauso wie Genau. ich, dass er bei Hell in a Cell wahrscheinlich ein Match um den IC-Titel bekommt? Na, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Auch wenn ich es unnötig halte, dass Arthur den Dings dann kämpft. Den. Mike. Nee, Curtis Axel. Da gibt es viel bessere, die man da, finde ich, gegenhalten kann. Wie zum Beispiel. Fuck. CM Punk würde ich als Intercontinental Champion gern sehen. Du? CM Punk soll ja bald wieder ins World-Title-Geschehen eingreifen, wo er ja auch hingehört, als zusammen mit Daniel Bryan echtes Face of the WWE. Wow, jetzt habe ich wieder super Denglisch hier gebracht. Hätten wir das auch abgehakt. Aber wie eigentlich? Wie will man den ins Title-Geschäft bringen? Da muss er Orton Champion bleiben. Oder ist Punk dann Heel-Turn? Eine soll ja für WrestleMania 30 der große Main-Event Daniel Bryan gegen CM Punk sein. Was mit Abstand der besten Main-Event aller Zeiten werden könnte. Glaubst du, dass das der Main Event wird? Es muss der Main-Event werden. Wenn, sagen wir mal so, wenn es nicht Cena gegen Taker gibt, muss es in den Genau. Main-Event. Auch wenn Oder Cena gegen Brock gegen Taker, Taker? auch, könnte man auch von mir aus als Opener bringen, weil dieses Match wäre mir dann so egal, weil ich Brock mich um Taker? beide nicht kümmere. Brock Taker wird dir egal? Brock Taker wäre zu voraussehbar, dass der Brock wieder verliert. Cena ist wirklich der Einzige, wo ich sage, da würde ich abkaufen, dass er die Streak beendet. Ja, die Streak ist sowieso das Größte, ja, sagen viele jetzt mittlerweile. Ryback gibt's auch die Gerüchte jetzt irgendwie neu in den, allen Foren. Also wenn Ryback die Streak beendet, dann hat die WWE in mir einen Fan verloren. Ganz klar, weil. Ich finde Ryback klasse. Warum? Ryback braucht es nicht. Er ist doch schon ein Powerhouse. Er muss doch nicht mehr gestärkt werden. Ich finde seine Ausstrahlung klasse und so. Allein schon, wie er zum Ring kommt, diese lockeren Schritte. Zu Ryback kommen wir ja später auch noch. Okay, überspringen wir es erstmal. Genau. Nach der ganzen Curtis Axel Sache gab es natürlich dann das Single Match zwischen Brie Bella, die von Nikki Bella begleitet wurde, die gegen Alicia Fox gewann nach dem X-Factor. Heißt der X-Factor? Hier steht drin, Bella Buster. Ja, X-Factor Bella Buster hat viele Namen. Dabei dürfte er dann auch, was Brie Bella angeht, Danielson Buster heißen, denn die beiden sind hier verlobt, wie erneut erwähnt. Was man davor in einer Promo gesehen hat. Und anscheinend sind sie jetzt auch Face. Ja, die Bella sind irgendwie, die haben über 2 Wochen kurz und knapp durch Daniel Bryan einfach mal zum Face geturnt. Ja, beide. Nice Job, Obwohl. WWE. Ja, Nikki Bella darf ja noch nicht wresteln. Also die ist ja noch immer noch mit ihrer Verletzung da. In Problemen. Hast du das gesehen bei Total Divas oder stand das irgendwo? Tolle, die was. Da kriegt man die Backstage-Infos her, ne? Ja, die Insider, die Tolle, die was. Insider. Ja, danach ging es zurück zu Curtis Axel und Paul Heyman im Backstage-Bereich. Curtis Axel war ziemlich aufgebracht über seine Niederlage gegen R-Truth. Heyman versuchte ihn zu beruhigen, dann kam Ryback dazu, der dann von Paul Heyman in Richtung Buffet geschickt wurde und Paul Heyman kündigte an, dass er Ryback heute einen Antrag machen würde. Und ich habe da im ersten Moment gedacht, was sowieso total schwul war, wie er da saß, finde ich. Ja, ich genau das. Paul Heyman klasse, aber. Genau das habe ich im ersten Moment gedacht, dass Paul Heyman jetzt Ryback einen Heiratsantrag macht. Das wäre aber wirklich too much gewesen. Und vor allem, er ist ja nicht schwul, oder? Nein, er sagt selbst immer wieder, dass er Kinder hat. Das hat er ja heute, beziehungsweise bei Raw auch gesagt, dass er auf seine zwei Kinder schwört und sowas. Und ja, danach wurde Renee Young von Big Show interviewt und das Interview von Big Show war wirklich verdammt stark. Da hat Big Show wirklich gezeigt, wie gut er Promos performen kann, wie gut er sie rüberbringen kann, was auch für ein guter Schauspieler ist. Und Big Show kündigte an, dass er am Austicken sei und Triple H K.O. schlagen will. Kurz darauf sahen wir dann im Büro von Brad Maddox einer Truth, der einen IC-Title-Match wollte. Doch da kam Big Show ins Büro gestürmt und nagelte Maddox an die Wand und forderte ihn dazu auf, Triple H hierher zu bringen. Glaubst du, dass Big Show heel-turnt noch nach dieser Fehde? Nein, im Gegenteil. Ich glaube eher, dass es Big Show gegen Triple H bei einem der nächsten Pay-Per-Views geben wird. Wenn dann beim Big Four, aber. Ja, das kommt drauf an, ob man für die Survivor Series vielleicht noch ein großes Survivor Series Elimination Tag Team Match aufbaut. Aber Big Show gegen Triple H könnte ich mir auch als Main Event von Hell in a Cell, Inside Hell in a Cell vorstellen. Glaubst du? Glaubst du, dass Triple H darf in den Ring steigt? Der stellt sich aber selbst gern nach oben. Ja, also meiner Meinung nach wäre das absolut best for business. Sicher, da wird ein B-Pay-Per-View viele Buys ziehen. Was man letztes Jahr mit Ryback ja schon geschafft hat. Ja, aber da, letztes Jahr Hell in a Cell war wirklich der schlechteste Pay-Per-View im Nachhinein hinter Over the Limit. Over the Limit letztes Jahr fand ich gar nicht mal so schlecht, wenn man vor dem Main Event aufgehört hätte. Ja, genau. Aber ich fand das toll, wie er. Okay, ist wieder Comedy Trash gewesen, aber. Ich glaube, wir machen mal eine extra Ausgabe zu dem Comedy Trash in der WWE, da würden wir bestimmt einiges an Zeit füllen können. Und 20 Minuten Santino. Hast du jetzt SmackDown von letzter Woche gesehen? Nein, ich habe SmackDown von letzter Woche nicht gesehen. Ich werde SmackDown allerdings diese Woche schauen. Du musst es dir wirklich angucken, wie Santino da wieder lustig sein will. Ja, Santino. Der einzige Mann, der es schafft, zurückzukehren und sofort in den Main Event von War zu kommen. Ja, Main Event. Mein Bruder findet es ja unnötig, dass das Main Event kein Match war. Aber genau das fand ich gut an dieser Raw eigentlich. Mal sehen. Im nächsten Match schießt es dann Woo Woo Woo, you know it, Zack Ryder, wieder mit TV-Airzeit bei Raw. Und er wurde gegen Alberto Del Rio verjobbt. Woo Woo Woo. Ja, das gleiche Kampf. Wusste man es schon vorher, wie es Mission im Cross-Armbreaker endete das Ganze dann schließlich. Und ähnlich wie bei Siapa gegen Biggie Langs nur noch ein Match, um eine Person für den Pay-Per-View stark darstellen zu lassen. Ich weiß jetzt nicht, wem von den beiden das mehr geholfen hat. Der Rio auf gar keinen Fall. Jede Woche wird er ja verjobbt. Den Artruth. Wen hat er noch gehabt? Alles schon. Genau, er hat noch den Kofi Kingston jede Woche gewonnen mal. Zack Ryder. Das ist einfach kein Aufbau. Der Rio ist momentan sowieso Oberflop. Also, ich sage jetzt ganz ehrlich, der Rio ist für mich das schlechteste World Heavyweight Champion seit The Great Khali. Ja, sicher. Selbst die Regentschaft von Jack Swagger hatte da, war da spannender, denn da hat man wirklich diesen All-American Background von Jack Swagger mit eingebracht und bei der Rio ist es ja wirklich, er gewinnt jede Woche ein Match bei einer Weekly, dann gewinnt er ein Contender-Match, dann greift er den an, dann gibt's ein Match, dann gibt's ein Rematch, dann fertig. Ich mag den Rio ja, aber er ist einfach, ja, will ich nicht viel zu sagen. Also vielleicht sollte man der Rio auch mal ein paar Wochen Pause schicken und dann den World Title an Damien Sandow weitergeben. Weil der Rio momentan ist echt schwach. Ja, also der Rio gehört aktuell für mich zu den uninteressantesten. Hinter, wahrscheinlich muss ich leider im Moment sagen, Curtis Axel, weil der ist ja auch nur noch da, um ihn dann irgendwann rauszuwerfen aus dem Heyman Guy Team. Ich finde es schade, dass Curtis Axel einfach nur noch derjenige ist, der bei den CM Punk Segmenten auf die Fresse kriegt und sonst eigentlich nichts macht. Ich finde es schade, dass er wahrscheinlich ja von Paul Heyman irgendwann rausgeworfen wird. Und höchstwahrscheinlich wird dann auch er der erste Heyman-Guy, der kein World Champion wird. Bin ich mir vielleicht nicht so sicher, wenn man ihm ein paar Jahre Zeit lässt, sich in der Midcard zu entwickeln, da könnte schon was werden. Er hat ja schon ein bisschen Erfahrung als Michael McGillicuddy unter Zeit des Nexus gehabt. Tag Team Champion war er ja schon. Genau, wichtig für Teddy Long. Teddy Long bucht ja seit neuestem Superstars. Gab's da wieder Tag Team Matches? Nur Tag Team Matches. Das mit Fandango, nee, mit Damien Sandow und Biggie Langston, warum auch immer. Okay, also Teddy Long, offiziell neuer GM von WWE Superstars. Ryback und Paul Heyman sind allerdings keine GMs von WWE Superstars, denn beide kamen danach heraus. Ryback Aber will das sie, ja? hat heute schon bessere Übergänge, der war echt flach. Ich weiß, das war allerdings Absicht. Ja. Ryback redete darüber, dass er Leute, die andere mobben, hasse, was natürlich immer noch sein Grund gewesen sei, um sie ein paar Bundle auf Shamins attackiert zu haben. Ja, dieses Don't be a bully, das ist ja sowieso von der WWE, da Ryback als bully dargestellt wird. Don't be a bully, be a Ryback. Danach True. nahm sich Paul Heyman das Mikro und es gab wirklich ziemlich bizarre Szenen, als er sich dann auf einmal in die Knie hockte, Paul dann Rybacks Hand nahm und schon das Publikum gedacht hat, jetzt kommt ein Heiratsantrag, fragte er. Möchtest du ein Paul Heyman Guy sein? Und die Und noch bevor Ryback antworten konnte, hörten wir die Klänge des, ja, wie soll man es ausdrücken, der Fernsehklänge von CM Punks Theme Song Cult of Personality. Ja, er ließ sich ja ordentlich Zeit, der gute CM Punk, bis er dann zum Ring kam. Mit seiner Fake-Verletzung am Knie konnte er dann die Aufmerksamkeit des Doktors auf sich ziehen. Paul Heyman kam dann in Richtung Apron, war vielleicht auch ein wenig überrascht, was CM Punk sich da getan hatte. Und plötzlich zieht CM Punk einen Candlestick hervor, schlägt Paul Heyman damit, schlägt Ryback damit, schlägt Curtis Axel damit, verpasst Curtis Axel schließlich noch den GTS. Und schlussendlich standen Paul Heyman und Ryback auf der Stage und CM Punk war derjenige, der im Ring feiern konnte. Und ich frage mich nur, seit wann werden Heyman Guys offiziell gefragt, ob sie ein Heyman Guy sein wollen? Oder? Oder gab's das mal? Seit heute. Ja, genau, das ist. Ja, eigentlich war da der rote Faden drin, wie man so schön sagt, sowieso bei dieser Woche, zwischen Axel und Punk und Heyman und Ryback, oder? Ja, muss man schon sagen. Also diese Fehde ist wirklich mal bei der Raw der gewesen, die gewesen, die wirklich am meisten Sendezeit in Anspruch nahm, muss man schon sagen. Ja, genau. Und man hat es auch wirklich alles ziemlich gut umgesetzt. Also das ist wirklich eine Fehde, die momentan wirklich sehr interessant ist. Ja, das kann man so sagen, wenn man nur wüsste, was dieses Grudge-Match ist. Was ist das? Ein Grudge-Match, das ist schwer zu erklären. Es ist eigentlich ein ganz normales Match, allerdings ist es dann zwischen den beiden Kontrahenten schon ziemlich persönlich, also wird so ein indirekter Spoiler, dass es ziemlich körperbetont und hart werden wird. So können wir es, glaube ich, ausdrücken. Also hart in PG-Verhältnissen. Ja, also sagen wir mal so ein hartes Single-Match. Ja. Wenn der Referee nach der Close Line 2,5 Stunden schläft. Ja, Und ja. da. Das ist ja so. Der Einzige, der besser zählt als Dolph Ziggler, sind die Schiris. Ja, also, naja, also das wäre ja auch ein bisschen ziemlich komisch, wenn ein Ringrichter nach einer Clothesline sofort wieder aufstehen würde. Ja, aber ich meine, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster hängen, wenn ich da behaupte, dass ich schneller wieder aufstehe. Oder? Ja, also sie bleiben, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich so lange liegen bleiben würden. Das ist ja, glaube ich, auch ein Reflex, dass man sich danach gleich wieder auf die Beine begibt. Mal schauen, wie das da beim WWE 2K14 Gameplay sein wird. Da gab es ja in den letzten Jahren auch viele Veränderungen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wir waren immer noch bei dem Paul Heyman Ryback Segment. Und als CM Punk da seine Fake-Verletzung in Anführungszeichen hatte, habe ich wirklich gedacht, scheiße, hat er sich jetzt wirklich auch nie verletzt? Und ich habe einmal richtig durchgeatmet, als er dann auf einmal wieder aufgestanden ist und ja, die drei verprügelt hat. Ich dachte schon, jetzt steht das Match auf der Kippe. Ich fand aber wirklich, dass ich hab's von Anfang an gesehen. Ich kann sein, dass ich da der Einzige war, aber ich fand das wirklich easy zu sehen, meiner Meinung nach. Finde ich nicht? Also, ich habe wirklich schon gedacht, weil es wirklich so unerwartet kam, dass da wirklich was sei. Und ja, auf jeden Fall ziemlich gut geschauspielt von CM Punk, finde ich. Fandest du? Fand ich. Okay, ich muss aber auch zugeben, dass ja vorher wurde ja schon irgendwo angekündigt, dass jemand eine Falle stellen will und die überall passieren kann. Und deshalb war das ein bisschen schon zu erwarten. Everything can happen in the WWE, sage ich dazu nur. Ja, also außer dass Wade Barrett einen Push kriegt. Oder Dolph Ziggler. Oder Big Show, denn er bekommt momentan einen. Ja. Super Überleitung zum nächsten Minisegment. Denn man sah, wie Big Show im GM-Büro auf Triple H wartete. Und danach gab es zu einem weiteren, ja, der legendären Six-Man-Tag-Team-Matches mit The Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins und Roman Reigns, die sich gegen Dolph Ziggler und die Usos durchsetzen konnten, nachdem Reigns Ziggler in zwei geteilt hat mit einem weiteren unglaublichen Spear. Ja, die Spears sind unglaublich, sehen heftig aus einfach, vor allem wenn Dolph Ziggler sich zählt. Ja, also man muss schon sagen, Roman Reigns und Caitlyn sind die eins, das sind wirklich Leute, die den Spear super zeigen. Wo ist eigentlich Caitlyn? Gute Frage. Ja, wahrscheinlich verlässt. Oder so wie der Rest da, die alle 4 Wochen mal ein Match und dann ist es wieder weg vom Fenster. Und Genau. das Match war wirklich ziemlich gut, fand ich. Ja. Wie so ziemlich alle Six-Man-Tag-Team-Matches. Auch wenn es einfach ein Overkill ist mittlerweile, finde ich. Ja, nur mein Problem war damit, dass man die Mischung mit Shield gegen Ziggler und Usos in den letzten Wochen schon zu oft gesehen hatte. Ja, das hat man dreimal jetzt gezeigt, bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall war es zweimal bei SmackDown, glaube ich, und einmal bei Raw bestimmt auch noch. Das kann sein, dass das bei. Egal, mach. Ich glaube nicht, dass es da war. Alles in allem war es ein wirklich solides Match, muss man schon sagen. Und ja, The Shield auf dem Weg in den Pay-Per-View gegen die Rhodes. Und Big Show möchte Triple H immer noch in die Hände kriegen, wie man danach im Backstage-Segment sagt. Ich wollte schon wieder Backstage sagen. Viel Gruß an Alex Wright, der uns gerade nicht zuhört. Glaube ich zumindest. Danach sahen wir ein Backstage-Segment mit Big Show. Allerdings kam da an, ich nenne sie mal Cops dazu und ein Detektiv, die allerdings von Stephanie McMahon zurückgehalten wurden, da sie meinte, dass Big Show ein wenig verzweifelt war, sei und nicht so richtig wüsste, wie er handeln sollte. Allerdings war Big Show dann so wütend, dass er dann auf einem Poster, auf dem Triple H abgebildet war, einschlägt. Und anschließend ging es zu RVD, der im Backstage-Interview von Renee Young war. Er wollte über sein Hardcore-Match, was bestimmt nicht so Hardcore wird, bei Battleground befragt. Und RVD gab darauf ein paar ziemlich interessante Antworten. Allerdings hat man wirklich wieder gezeigt, wie viel in dieser Fehde steckt, nämlich nix. Ja, gar nichts. Aber nix wird es bei SmackDown nicht geben, denn bei SmackDown wird es ein 3-on-1-Handicap-Match geben, in dem The Shield gegen Big Show antreten wird. Da könnte man wirklich mal gespannt sein, ob dieses Match überhaupt stattfindet. Ich habe da Genau. noch meine Zweifel. Genau das dachte ich mir auch, wenn das überhaupt stattfindet. Ich glaube, das wird nie angedeutet, einfach weil die Rhodes Family reinkommt. Und ich kann es nicht glauben, dass ich meinen nächsten Satz sage. Wir kommen zum letzten Match bei Raw, dem Main Event mit Beteiligung von Santino Marella. Oh Gott. Letztes Match bei Raw Santino ist sowieso. Der in Begleitung von The Great Khali und Hornswoggle war, es wird immer noch nicht besser. Er gewann gegen Antonio Cesaro, endlich mal Kompetenz, der von Jack Swagger und Zeb Coulter begleitet wurde. Nach einem Einroller zuvor zeigte Cesaro wieder seinen, ja, wie soll man ihn nennen? Eigentlich heißt er ja Giant Swing, wir nennen einfach mal Cesaro Swing. Nach circa 3 Minuten. Und es war wirklich ein Lückenfüller zwischen den Segmenten. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ich frage mich auch einfach nur, warum werden die Real Americans so beschissen gebucht? Das muss man sich bei einigen in der WWE fragen. Also Hast die WWE-Booker machen im Moment relativ gute Storylines, allerdings bleiben ziemlich viele, die es verdient hätten, gepusht zu werden, zurück auf der Bahn. Also werden nicht gepusht und bleiben somit unrelevant. Wie jetzt zum Beispiel die Real Americans. Ich frage mich wirklich, oh mein Gott, darf ich die Superstars spoilern? Nein, Superstar ist meine Lieblingsshow, die möchte ich natürlich sehen. Nein, Spoiler ruhig. Rob Van Dam sieht Curt Hawkins. Was? Und Das Dave. heißt, Curtis Hawkins klar gewinnen müssen. Also ist AVD inzwischen schon auf Superstars gesunken. Ja, und Damien Sandow sieht Justin Gabriel. Okay, das geht noch, aber AVD gegen Curt Hawkins? Ja, Curt Hawkins. Naja, okay, Curt also Hawkins nur bei das bestimmt auch. Superstars. Curt Hawkins nur bei Superstars. Was ist da los? Ja, Der muss auch höher. Curt Hawkins ist auch so jemand, den man unbedingt pushen muss. Der Junge hat Talent, nur es wird ihm nicht anerkannt. Das ist der große Mist. Genau. Bei NXT hat er ja tolle Matches mit Sami Zayn gehabt. Wenn du die gesehen hast. Ja, Sami-Zayn-Matches sind immer ein Highlight. Ole. Die guckt der. Olle. Ja, schönes Tag-Team kann das werden. Das wird doch auch mal eine interessante Kombination. Los Matadoros und El Generico, beziehungsweise Sami Zayn. Ja, und dann Olle Chance. Ja, JBL hatte es ja während des Matches von Los Matadores perfekt demonstriert, wie es richtig geht. Ja, das war echt. Nee. In dem Moment dachte ich, jetzt kommt gleich Sami Zayn raus und verpasst JBL ein Top Rope Brainbuster. Genau, Ein einfach Top Rope nur. Brainbuster sahen wir im Abschlusssegment von Raw nicht. Wollte gerade sagen, was kommt da jetzt? Denn es gab den Face-Off zwischen Daniel Bryan und Randy Orton, Close Brie Bella. der von Jerry Lawler, nennen wir es mal, gehostet wurde. Beide schmissen sich einige Wörter an den Kopf. Schließlich kam es dann zum Brawl, den Randy Orton klar dominierte. Es gab unter anderem den Spike DDT vom Apron auf den Ringboden und dann zum Schluss der RKO durchs Kommentatorenpult. Ach, es macht echt Spaß, sowas endlich wieder mal zu sagen, denn der Move, dazu kann man was sagen. In der Vergangenheit wurde ja der RKO aufs Kommentatorenpult öfters gezeigt, allerdings ging das Pult nicht durch. Wenn es um spanisches Kommentatorenpult geht. Genau. Und zwischenzeitlich kam er dann auch noch Brie Bella zum Ring, doch sie hielt sich zurück, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, wie das geendet hätte, wenn Randy Orton auf Brie Bella losgegangen wäre. Ja. Kayfabe halten können wir auch, super, das ist schon mal gut. Ich würde es super finden, wenn endlich mal wieder Dieven auch mit bekämpft dürfen würden. Warte. Also, das war auch noch ziemlich amüsant, muss ich kurz erzählen. Randy Orton hatte ja 2008 Stephanie McMahon den DDT verpasst und sie dann vor Triple H's Augen geküsst. Ich Ja. sehe es vielleicht erwartet, dass er vielleicht Brie Bella noch abfällt und sie dann auch noch küsst. Das wäre wirklich was gewesen. Das hätte der Fehde den ordentlichen Rums gegeben. Aber das war nicht PG. Naja, also nicht unbedingt. Allerdings glaube ich, dass einige andere Sachen in der WWE momentan auch nicht PG sind. Beispiel? Tja, da kannst du mal sehen, wie sehr PG die WWE ist. Obwohl es am Rating liegt, dass die Shows noch nicht mal so schlecht, beziehungsweise so uninteressant sind. Denn man sieht zum Beispiel, Ring of Honor macht super Shows und die sind auch PG. Und Chikara ist schon noch unter PG im G-Rating. Vergleichbar mit dem Rating von Saturday Morning Slam. Das gibt's gar nicht mehr. Das gibt's nicht mehr, Gott sei Dank. Und Chikara macht auch super Sachen. Ist ja momentan in der großen Chikara-Mageddon-Fehde. So nenne ich die Fehde mal. Kommen wir allerdings zurück zum Marktführer, zu der WWE. Wie fandest du denn dieses Segment am Schluss von Raw? Glaubst du, dass es ein gutes Ende für die Go-Home-Show war? Ja, ich finde schon, aber es wird ja im Moment viel gesagt, oder es gibt ja dieses WWE-Gerücht, wer kurz vor dem Pay-Per-View oben steht, verliert dann beim Pay-Per-View im Endeffekt. Und deshalb würde ich das toll finden, wenn Daniel Bryan den Titel gewinnt. Wie würdest du das sehen? Glaubst du, dass Daniel Bryan gewinnt? Ich bin echt unentschlossen. Normalerweise kann man sich beim Main Event so ungefähr eine Woche vor dem Pay-Per-View eigentlich schon relativ sicher sein. Aber ich habe Genau. echt keine Ahnung, wer den Abend des WWE-Champions verlässt. Da bin ich mir echt noch unentschlossen. Unentschlossen. Ich glaube, da müssen wir wirklich noch SmackDown abwarten. Bei SmackDown ist ja im Moment auch die Hauptfeder das WWE Championship Match. Ja, es gibt jetzt einen Brand-Split, nicht mehr großer Fehler. Wirklich großer Ja. Fehler im Nachhinein. Hätte Also, man bei SmackDown wirklich lieber junge Talente aufbauen können. Weil Raw reicht, finde ich, eigentlich schon, um Fäden aufzubauen. ja, man sieht ja, wie unbedeutend der World Heavyweight Title geworden ist. Hallo, er ist in einem Hardcore-Match. In einem Hardcore-Match. Ich kann dir jetzt schon sagen, es wird ein Stuhl zum Einsatz kommen, es wird die Ringtreppe zum Einsatz kommen, Und ein wird Candlestick. vielleicht ein Candlestick zum Einsatz kommen und das war's. Und sie werden länger als 10 Sekunden aus dem Ring sein. Ja, also ein richtiges Hardcore-Match hat ja auch False Count Anywhere-Regeln. Naja, WWE und richtiges Hardcore-Match bekommen am 1. April. Ja, Zum Abschluss müsste man zu diesem Segment noch sagen, dass Brie Bella wirklich immer mehr in die Fehde reingezogen wird, was ich auch ganz gut finde. Und um noch kurz auf Brie Bellas Title-Match gegen AJ anzusprechen, ich glaube, das könnte wirklich so ein Fakt sein, dass Brie Bella Breakdown als Divas Championess verlässt und dann öfters an der Seite von Daniel Bryan dargestellt wird, bis Nikki Bella wieder im Ring antreten kann. Wie siehst du das? ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hoffe einfach, dass Bella nicht den Titel gewinnt. Mehr kann ich nicht sagen. Brie Bella soll den Titel nicht gewinnen. Wahrscheinlich werden sie es machen, um einfach nur um Total Divas zu hypen. Aber bitte nicht. Da können sie den Titel auch Natalia geben. Ja, Natalya hat die wirklich mehr verdient. Einfach nur. Natalya ist. Ich weiß nicht, ob ich sie oder AJ besser finde. Was willst du sagen? Also vom Mike ist momentan AJ Lee ganz klar die Queen der WWE, aber im Ring, es ist und bleibt Natalya. Und da wird so schnell auch keiner was ändern können. AJ Lee ist auch verdammt gut im Ring, aber sie kommt nicht an eine Natalya ran. Ja, finde ich auch, aber ich finde ihren Finisher echt gut von AJ. Das Black Widow. Ja, das ist ja das Christo. So heißt es ja im Original. Ist wirklich ein toller Move, vor allem ein Move, der wirklich auch, ja, wie soll man es ausdrücken, Impact hat, genauso wie Caitlyn Spear. Also ich finde es gut, dass die Diven jetzt wirklich impactvolle Finisher bekommen und nicht immer sowas wie jetzt zum Beispiel den Bella Buster. Also Also ein Facewasser ist auch toll. ja, vor allem als Finisher, genau. Und ja, schlussendlich kann man sagen, es war eine solide Raw, die an Ja. einigen Punkten ganz gut war, an einigen Punkten allerdings auch enttäuscht hat. Ich hab's auch. Und es ist ordentlich Luft nach oben. Ja, in den letzten Wochen allerdings nicht mehr so. In den letzten Wochen geht's wieder ein bisschen abwärts, weil diese Cooperation Storyline wirklich, habe ich das Gefühl, jede Woche das gleiche Ende hat, dass sie oben stehen. Müssen wir mal abwarten. Ich bin auch sehr gespannt auf NXT und Main Event und SmackDown, was wir ja auch noch reviewen werden, wenn alles nach Plan verläuft. Reviewen wir auch Superstars? Können wir uns über RVD aufregen? Naja, ich glaube, das interessiert auch keinen. Also, ich glaube, von unseren, was weiß ich, 67 Likern guckt vielleicht einer Superstars. Und das bin Das bin ich. ich. Wir können ja Superstars noch ein bisschen irgendwie mit in die SmackDown Review reinstecken. Genau, oder beim Main Event. Main Event, das kommt. Main Event kommt ja aber schon. Ne, Donnerstag. Main Event ist Mittwochs. Ja, aber Donnerstag. Heute Nacht werden die Tapings aufgenommen und Donnerstagmorgen kann man es auf Internetseiten gucken. Richtig, und Superstars, das muss man nicht gesehen haben, um zu sagen, wie es war. Das weiß Ja, man dann vorher schon, Superstars. diskutiere ich einfach kurz darüber, ob wer jetzt mehr gepusht werden soll, Kurt Hawkins oder Ich könnte RVD. 10 Minuten darüber reden, in welchem Punkt Kurt Hawkins besser ist als RVD. Vielleicht machen wir das ja auch mal, das wäre, glaube ich, auch mal ganz nett. Ja, wie gesagt, eine solide Raw für eine Go-Home-Show, vielleicht ein wenig zu schwach. Ich glaube, bei SmackDown muss man dafür noch einiges nachlegen. Denn es war wirklich, wie gesagt, Luft nach oben. Randy Orton konnte bei Raw also über Daniel Bryan triumphieren. Wir bedanken uns bei euch natürlich, dass ihr zugeschaut habt, vor allem zugehört habt bei dieser Review zu Monday Night Raw, das sogar die erste Monday Night Raw Review bei PodSlam war, also Premiere, Doppelpremiere sogar. Und kurz einmal hier eine Abschlussfrage. Glaubst du, dass noch Matches auf die Card kommen bei SmackDown? Weil 5, die 6 sind das, glaube ich, jetzt sind wirklich bisher wenig. Ich glaube vielleicht noch eins, aber nicht unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein kurzfristiges Match wird, wie zum Beispiel Curtis Axel gegen. Ja, dass man zum Beispiel Curtis Axel gegen Truth noch kurzfristig draufpackt, aber sonst glaube ich nicht wirklich. Ja, ich würde vielleicht noch sagen, dass Curtis Axel wirklich sein Titel verteidigen muss. Ja. Und vielleicht noch Bray Wyatt eine Promo hält. Von mir wäre auch ein Fan, Promos bei Pay-Per-Views. Ja, und genau, und dann kehrt Kane da zurück. Das wäre das, wird das Ganze dann aufwerten. Wenn die Wyatt Family. Müssen wir mal schauen, ich glaube immer noch, dass Kane sozusagen als Sklave der Wyatt zurückkommt. Ich würde es klasse finden, wenn die Wyatt Family wächst. Aber das glaube ich nicht, das wäre für die WWE zu non-PG, es wäre nicht good for business. Ja, müssen wir mal schauen. Und was wir auch schauen werden, ist, sind NXT Main und SmackDown Reviews dazu, werden laut Plan folgen. Wir werden eine Woche auch noch eine Preview zu hoch NEW Exklusiv 3 und viel Glück auch noch eine Review zu Pro Wrestling Syndicate Return to Warway. Ich habe gar nichts verstanden, das ist bestimmt aber toll. Independent, Hashtag Sporty Indies. Und da war es mit dieser War Review. Wir bedanken uns bei euch, so jetzt richtig, erneut fürs Zuhören. Sagen bis zur Review von, was kommt als nächstes? Main Event, Freitag NXT und am Wochenende SmackDown. Ja, super. Und jetzt noch die Battleground Preview, meine Fresse, mit diesem Podcast. Habt ihr auch Freitag? Habt ihr auch Freitag die Preview? Müssen wir mal schauen, ich bin mal Samstag in einem anderen Podcast bei einer dabei. Ja. Also müssen wir wirklich mal schauen. Alles zu erfahrt ihr bei uns natürlich auf unserer Facebook-Seite. Dann sagen wir ciao und bis zur nächsten Review der WWE. Und das ist ein Outro, das ich so nicht stehen lassen will, denn das gefällt mir selber nicht. Wir beenden diese Ausgabe mit einem dreifachen Olé! Olé! Olé! Olé. Brainbuster. Amen.